Hurentaxi von Martin Aue, Folge 13. Die Sally hat dann doch wieder einen Job von Belvedere gekriegt, obwohl sie sich geweigert hat, den Vertrag zu unterschreiben. Die Sissi kriegt pro vermittelten Job bezahlt. Und wenn ein Kunde ein bestimmtes Mädchen will und das Mädchen ist verfügbar, dann kriegt er es. Der Job ist im Etap-Hotel am Franzosengraben, mitten im Industriegebiet. 39 Euro pro Nacht, Reservierung nur bei Vorauszahlung. »Warte hier, ich werde schnell machen«, sagt Sally. Ich gehe hinüber zur Tankstelle, um einen Kaffee zu trinken, aber die Kaffeemaschine ist nicht eingeschaltet. Im Hotel gibt es einen Automaten. Ein Plakat wirbt, hier lehnen keine Hostessen an der Bar, weil es keine Bar gibt. Am Getränkeautomaten lehnen auch keine Hostessen, da lehnt nur der Fahrer. Der Rezeptionist spricht Englisch, Französisch, Italienisch und Russisch. Ich gehe mit meinem Kaffee hinaus, setze mich auf den Heckspoiler von meinem Toyota. Sally schafft es diesmal nicht, aus einer Stunde 25 Minuten zu machen. Sonst kann sie das sehr gut. This man, he drive me crazy. He talk and talk in German and I don't understand. So, was willst du machen? Nach Hause fahren, auf ein Bier gehen, essen? Sie lächelt vor sich hin. Es gibt viel, was ich machen kann. Zu Ihren Diensten, Madame? Egal. Gut. Gehen wir dort hinüber ein Bier trinken. Ich gehe mit Sally in den Biergarten von der Arena. Vom Saal her dröhnt eine Punkband. Wenn ich da reingehen würde, hätte ich nach 10 Minuten keinen Kopf mehr, sagt sie. Sie will ein Cola und für mich nehme ich ein Bier. Heute arbeite ich nicht mehr, heute kann ich trinken. Sie schaut mich an. Aber du musst fahren. Die Polizei streikt heute. Meine Schwester, sie ist so witzig. Kennst du 50 Cent? Den Rapper? Der kommt in 3 Wochen nach Wien. Meine Schwester will unbedingt hingehen. Sie sagt, sie will mit ihm schlafen. Sie will ihm bezahlen, dass er mit ihr schläft. Wir machen die ganze Zeit Spaß. Ich mag 50 Cent, aber nur seine Musik. Aber sie ist verrückt nach ihm. Sie will beim Konzert in der ersten Reihe sitzen und dann will sie ihn mit nach Hause nehmen. Ich sage, schämst du dich nicht? Und sie, warum? Er kommt auch von da. Er war so wie wir. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt sie mir, dass sie auch für Martha und Andrea arbeitet. Die zwei waren als Escorts bei Jolanta beschäftigt, dann haben sie ihre eigene Agentur aufgemacht und machen Jolanta die Mädchen abspenstig. »Lebst du allein?«, fragt sie mich. »Jetzt schon wieder. Ich habe einen Neffen, der hat bis vor kurzem bei mir gepennt. Er macht mir Sorgen, weil er nur herumsitzt und nicht arbeitet. Seine Eltern sind tot.« »Spricht er Englisch? Vielleicht kann ich ihm helfen. Ich helfe gern Leuten.« Wir gehen zum LKW-Parkplatz hinter der Tankstelle. Dort habe ich den Wagen abgestellt. Ihr Handy läutet. Ich kann hören, dass ein Mann dran ist. Sie hört eine Weile zu, dann sagt sie, »I am at police station« und hält mir das Handy hin. Ich sage mit strenger Polizistenstimme ins Handy, »Ja, was ist los? Mit wem reden Sie da?« Am anderen Ende wird aufgelegt. »Wer war das?« »Er wird mich nicht mehr anrufen. Morgen koche ich Spaghetti. Willst du kommen?« »Spaghetti hat es keine gegeben.« »Martin, kannst du mir helfen? Ich bin verzweifelt. Das ist eine Katastrophe. Ich habe den PIN für mein Handy vergessen und jetzt ist die Nummer blockiert. Ich könnte eine neue Nummer kaufen, aber meine Privatkunden können mich dann nicht mehr erreichen.« »Es ist nichts los, also hole ich sie ab und fahre mit ihr in die Lugner City zum Teleringshop. Die meisten Mädchen haben Telering, weil sie damit ab 22 Uhr gratis miteinander quatschen können. Ich melde ihre Twist-Wertkarte auf meinen Namen an. Darauf bekommen wir den Puck und können ihr Handy wieder entsperren. Ich habe keine Spaghetti gekocht. Aber vielleicht kaufen wir etwas zu trinken und gehen in den Park. Ich muss ziemlich ungläubig reingeschaut haben. I cannot always go to Kaffeehaus. Okay, I have an idea. Wir sind im 16., von da ist es nicht weit nach Dornbach zum Hanselteich. Auf einem Parkplatz an der Straße gibt es einen Obststand, da kaufe ich Heidelbeeren und Kirschen. Oh, Jagody, it is years since I had Jagody. Früher in Polen hat sie oft Heidelbeeren gepflückt. Und du bist gern im Wald? Ich habe geglaubt, du magst nur Discos und Bars und sowas. Ah, ich habe schon genug von Discos. Meine Tante in Polen hat einen Bauernhof. Ich kann sogar Kühe melken. Und am Abend sind die Burschen mit ihren Motorrädern gekommen und rund ums Haus gefahren. Und die Tante hat geschrien, dass sie den Lärm nicht aushalten kann. Wenn ich zu Hause bin, bin ich ganz anders als hier. Mein Vater ist Pastor in der Christengemeinde. Er lebt nach der Bibel. Er macht, was die Bibel sagt. Wenn ich nach Hause komme, trage ich immer normale Kleider, damit mein Vater meine Brüste nicht sehen kann. Und lange Kleider, die die Beine verdecken. Du sollst deinen Körper nicht herzeigen, sagt mein Vater. Aber Judy, wenn sie nach Hause kommt, dann schmeißt sie mit Geld um sich und zieht jede Stunde ein anderes Kleid an. Dann dreht mein Vater durch und schreit sie an Hure. Ich sage immer zu ihr, warum kannst du nicht eine Woche lang brave Kleider tragen und deinen Vater respektieren? Judy hat auch in Polen für Geld gefickt, in einer Bar. Pass auf, diese Geschichte. Wir haben noch eine ältere Schwester, die ist verheiratet. Ihr Mann hat einen Freund, aber der hat sie nicht gekannt. Und der hat einmal in dieser Bar mit Judy gefickt. Und dann hat ihm sein Freund einmal das Bild von seiner Frau gezeigt. Und jetzt hat er geglaubt, er hat mit der Frau von seinem Freund gefickt. Nein, in Polen könnte ich diesen Job nicht machen. Lieber würde ich Straßen kehren, in meinem eigenen Land. Meine Familie würde alles herausfinden. Und du bist sicher, dass sie nichts wissen? Mein Vater, wenn der es wüsste, der würde uns umbringen. Meine Mutter, sie fragt nicht, was ich mache, wovon ich lebe. Mein Bruder, er war einmal hier auf Besuch. Ich habe ihm alles gezahlt, Restaurant, Prater, alles. Und was macht er? Er hat in meiner Handtasche gestöbert. Natürlich habe ich Kondome drin gehabt und Karten von der Agentur. Kannst du gehen mit deinen Schuhen? Ihre Schuhe sind nicht wirklich für Waldspaziergänge gemacht. Aber ja, ich gehe gut. Weißt du, was das ist? Namjut? Ich weiß es nicht auf Englisch, aber ich erkläre es dir. Es ist wie ein Haus. Man steckt Stangen in die Erde. Ah, du meinst ein Zelt? Ja, Zelt. Wir sollten ein Zelt kaufen, einen Grill und alles und in die Berge fahren. Okay. Und ich kann Fische fangen fürs Abendessen. Hast du dieses Ding zum Fische fangen? Eine Angel? Nein, ich weiß gar nicht, was man damit macht. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Fisch gefangen. Wir werden die Fische kaufen müssen. Weil du Österreicher bist. Österreicher sind Luxusmenschen. Mein Vater, er fängt Fische. Er geht in den Wald, bringt Gschibi. Weißt du, was das ist, Gschibi? Sie pflückt etwas Unsichtbares vom Boden. Pilze. Ja, Pilze. Jagodi. Heidelbeeren. Heidbeere? Heidelbeeren. Oder Blaubeeren. Aber Blaubeeren sagt man nur in Deutschland. In Österreich sagt niemand Blaubeeren. Ich mag die Deutschen nicht. Die sind geizig. Ich habe einen Kunden gehabt aus Deutschland. Im Auto, weißt du, einem großen. Einem LKW? Ja. Und er wollte mich viermal, fünfmal ficken in einer Stunde. Ich habe gesagt, nein, hier ist kein Wasser, ich kann mich nicht waschen, das geht nicht. Und ich habe zu Sissi gesagt, keine Jobs mit dem Auto. Also, wann machen wir unseren Zelturlaub? Ich weiß nicht. Nächste Woche? Aber zuerst brauche ich eine Wohnung. Ich brauche eine Wohnung für mich allein. Ich kann nicht mit Judy leben. Sie bringt immer Männer mit nach Hause und wir haben nur ein Zimmer. Kannst du auf deinen Namen eine Wohnung für mich mieten? Ich zahle dir. Jolanta würde es für mich machen, aber sie hat schon vier. Du hast nur eine Wohnung? Dann wäre es kein Problem für dich. Jetzt bin ich genug gewandert. Jetzt gehen wir zurück. Im Restaurant neben dem Teich habe ich Backrindelsalat gegessen und die Selle hat Eiskaffee getrunken und wir haben es gemütlich gehabt, bis das Handy wieder geläutet hat und mich die Vera auf einen Job mit der Carlotta geschickt hat. Martin, kannst du mich abholen? Es ist Sally. Ich habe gerade einen Job. Ah, kein Problem. Komm, wenn du in der Nähe bist, okay? Ich möchte nur meinen Koffer zur Conny bringen. Ich kann ja nicht mehr wohnen. Was ist, hast du Streit gehabt mit deiner Schwester? Ich will nicht drüber reden. Hol mich nur ab, bitte. Bei der nächsten Gelegenheit habe ich Sally angerufen, aber da war sie unterwegs zu einem Job. Am Nachmittag hat es dann geklappt. Ich hole Sally mit ihrem Koffer ab und bringe sie zu Conny. Connys Wohnung ist ganz in der Nähe von meiner. Conny ist auch Polin. klein, dunkelhaarig, mit ein bisschen dunklem Flaum auf der Oberlippe. Sie ist schon 3 Jahre in Wien. Sally hat mit Kascha, Connys kleiner Tochter, gespielt und die Conny hat mir Kaffee gemacht. Ich gehe morgen mit Conny zu Jolanta. Sie arbeitet für billige Agentur, polnische Frau, aber nur privat, kein Internet, weißt du, und hat nur 30 Euro die Stunde. Martin, hast du Internet zu Hause? Ja. Hast du Zeit? Wir müssen etwas suchen im Internet, ich zahle dir. Kein Problem, ich habe Kabel. Hast du jetzt Zeit? Solange mich niemand anruft. Wir fahren zu mir. Die Bücher? Hast du die alle gelesen? Naja. Du bist gebildeter Mann, sagt Conny. Meine eigenen Werke habe ich verräumt. Ich schalte den PC ein, die beiden Mädchen gehen in einen polnischen Chatroom. Sally tippt und Conny hält Kascha auf dem Schoß. Such mal Kindermädchen für Kascha, weißt du? Kann sie bei mir schlafen und essen, dann gebe ich 250 Euro. Im Monat? Naja, was willst du? Für polnische Mädchen ist gut. Schau, muss ich zahlen für Wohnung, 2 Zimmer, für Licht, Gas, Heiz, kann ich nicht geben mehr. Und muss ich haben, Kindermädchen? Habe ich gehabt, aber war nicht gut. Wann ist Sally bei mir? Kann sie aufpassen auf Kind, aber können wir nicht beide fahren auf Job? Hey, was hast du da? Hast du Tarotkarten? Weißt du, wie geht? Kannst du mir Karten lesen? Naja, aber ich habe mein eigenes System. Mein System habe ich aus einem Buch von einem Bhagwan Sannyasin. Das habe ich mir einmal gekauft, als ich noch Zauberkünstler gewesen bin und mich mit Spielkarten beschäftigt habe. Wir lassen Sally im Arbeitszimmer surfen und ich lege Conny in der Küche die Karten. Schau, mein System geht nicht so. Aus der Stäbe bedeutet Geburt, König der Pokale, ein blonder Mann und so weiter. Die Karten bedeuten jedes Mal etwas anderes. Ich decke dir die Karten auf und du sagst mir, was du siehst. Gib mir eine Karte. Das bist du. Gib mir eine Karte für deine guten Seiten und eine für deine schlechten Seiten. Eine für deine Vergangenheit und eine für deine Zukunft. Eine für das, was dir hilft, und eine für das, was dir schadet. Ich lege die Karten verdeckt vor sie hin, dann drehe ich die erste um. Das bist du. Ihre erste Karte war die 7 der Schwerter. Sie hat nicht einen Tänzer gesehen, der mit Schwertern spielt, sondern einen Mann, der viel zu schleppen hat. Das ist schwere Leben, muss man sich viel plagen. So war das bei mir. Das sind deine guten Eigenschaften, 8 der Schwerter. Die Augen sind verbunden. Sie findet sich so zurecht, ohne Schauen. Sie kann besser gehen, wenn sie das Schlechte nicht sieht. Deine schlechten Eigenschaften, 9 der Münzen. Ein prächtig gekleideter Jüngling mit einem Falken. Ein bisschen Eitelkeit vielleicht? Ihre Vergangenheit ist die 7 der Kelche. Ja, da wird immer gegeben und genommen. Alles, Geld, die Schlange, das sind die Menschen, die mir Böses wollen. Der Kopf, das ist meine Mutter. Meine Mutter immer hat mir die größten Probleme gemacht. Meine Mutter, sie hat getrunken. Ihre Freund auch hat getrunken. Ihre Freund auch zu mich hat sexuell schlecht gemacht. Meine Mutter, sie hat zu Gericht und hat rausgeschmissen, aber wie es gekommen, Brief von Gericht, ich habe gefragt, gehst du zu dieser Verhandlung? Und sie gesagt, nein. Bin ich fortgelaufen zu Tante. Tante, sie war gut zu mir, aber für mich war zu viel. Bin ich gegangen zur Schwester. Na, und dann habe ich getroffen Bub und gleich habe ich bekommen Baby. Habe ich gewusst, ich bekomme diese Baby. Habe ich schon als kleine Kind mit die Puppen immer so gemacht, wie meine Mutter zu mir nicht gemacht hat. Und ich habe gewollt, diese Baby. Und habe ich eine Schwester, ist schon 30 Jahre, und sie kann nicht bekommen Baby. Und sie, wann ich habe gekriegt, diese Baby, sie sagen, ich bin eine Hure. Und sie wollen wegnehmen, diese Baby. Meine Familie, wann sie wissen, was ich mache, meine Schwester, sie gehen zur Ambassade, sie suchen mir, aber ich bin schnell. Ich gehe Polen zu meiner anderen Schwester. Ich anmelden, gehe auch zur Arbeitsamt, sage nicht jetzt in Polen, ich nicht gehe weg, soll ich aber behalten, meine Baby. Weißt du, meine Familie, sie machen mir meine größten Probleme. Die Zukunft ist idyllisch. Die 7 der Kelche, ein Knabe beschenkt ein Mädchen in einem mittelalterlichen Städtchen. Was schadet? Die 3 der Stäbe, ein Mann, der fortgeht. Ah, die Männer gehen immer fort. Und was nützt? Das 8 der Schwerter. Da darf man nicht nachgeben, muss man immer kämpfen. Dann, es kommt die Krone. Sally hat im Chatroom ein Mädchen gefunden, die sich für das Angebot interessiert. Connie hat mit ihr telefoniert und sie haben sich geeinigt. Es ist okay, sie kommt in 2 Tagen. Dann ist Connie mit Kascha nach Hause gegangen. Sally ist da geblieben. Ich habe für uns gekocht. Während wir gewartet haben, dass der Reis gar wird, haben wir Rotwein getrunken und geredet. Ich will einen Mann fürs Leben. Wenn ich heirate, werde ich nie einen anderen Mann anschauen. Nicht einmal den Vater von meinem Kind. Wenn er kommt, ich sage ihm, tut mir leid, ich bin verheiratet. Sogar wenn ich ihn liebe. Ich werde sagen, Entschuldigung, wer sind Sie? So wie er es mit mir gemacht hat. Er hat gesagt, er glaubt nicht, es ist sein Baby. Er sagt, sie sieht aus wie ein Freund von ihm. Aber das ist lächerlich. Wenn du sie anschaust und ihn, siehst du gleich, von wem sie ist. Dieser Mann, er hat wirklich mein Herz gebrochen. Als er mich verlassen hat, war ich so wütend. Ich war verrückt. Ich habe die Burschen zum Narren gehalten. Ich habe gemacht, dass sie mich lieben, und dann habe ich gesagt, geh weg. Die haben geweint. Die haben gesagt, ich bring mich um, wenn du mich nicht liebst. Plötzlich wechselt sie das Thema. Ist das wahr, du buchst Mädchen? Es ist schon vorgekommen, ja. Ist das schlimm? Sie hat die Achseln gezuckt. Ich habe mich immer bemüht, die Mädchen mit Respekt zu behandeln. Ich wollte, wenn sie weggehen, dass sie denken, der ist okay, der ist ein guter Kunde. Für mich gibt es keinen guten Kunden. I don't care. Wenn er mich zahlt, kann er machen, was er will. Dann gehe ich weg und vergesse ihn. To me is egal. Darauf weiß ich nichts zu sagen. Ich habe auch einmal ein Mädchen gebucht, sagt sie. Einfach so. Ich habe Geld gehabt. Mir war danach. Ich habe ihr gesagt, dass sie mich lecken soll, und sie hat es gemacht. Dann sagt sie, wir sollen ein Mädchen buchen. Das ist nicht dein Ernst, ne? Warum nicht? Ist es etwas Schlechtes? Nein, natürlich nicht. Also. Okay. Wir klicken im Internet herum, besprechen die Mädchen. Sie will eine Schwarze. Was mache ich mit einem weißen Mädchen? Wir gehen alle Agenturen durch, die wir kennen. Sie will wissen, welche Mädchen mir gefallen. Hast du es schon einmal mit einem schwarzen Mädchen gemacht? Ich habe eine Freundin gehabt einmal. Die war schwarz, ja. Aber das ist lange her. War sie nett? Ja, sehr. Warum hast du sie nicht geheiratet? Sie hat in Frankreich gelebt und ich in Österreich. Wir haben uns in den Ferien kennengelernt. Es ist furchtbar lange her. Ich war Student damals. Und hast du schwarze Prostituierte gehabt? Und? Ich weiß nicht. Die waren mir immer zu grob. Lass uns jetzt essen. Aber nach dem Essen hat sie noch immer nicht aufgegeben. Such ein Mädchen aus. Nein, such du eine aus. Es war deine Idee. Nach einer Weile hat sie es gelassen. Es sind zu viele Mädchen. I am confused. Let's go to bed. Wir sind ins Bett gegangen. Sie hat die Unterwäsche anbehalten und ich auch, und sie ist bald eingeschlafen, einen Arm um meine Brust. Sie hat sehr unruhig geschlafen, hat um sich geschlagen und gejault. Am Morgen habe ich sie schlafen lassen. Ich habe mich bei Vera angemeldet, dann habe ich mich zum PC gesetzt und dies und das an der Homepage von Mona verbessert. Zum Mittag ist sie aufgewacht. Ich habe Früchtetee gemacht und ihr von Mona erzählt. Sie hat mir von ihrer Freundin Carmen erzählt. Die ist gerade draufgekommen, dass ihr Freund sie betrügt. Und ihr voriger Freund sitzt im Gefängnis. Carmen kennt dich, hat sie gesagt. Ja, sage ich. Ich habe sie ein paar Mal gebucht. All men are the same, sagt Sally. Alle Männer sind gleich. Und ich weiß nicht, ob sie es auch auf mich bezieht oder auf den Freund von Carmen. Und Frauen? Frauen sind nicht besser. Aber für mich ist egal. Ich weiß, mir macht's nichts. Er ist ein Mann, er muss andere Frauen haben. Jeder Mann muss andere Frauen haben von Zeit zu Zeit. Ich habe einen Job gekriegt und habe sie nach Hause gefahren. Im Auto hat sie gesagt, aber weißt du, wenn du getrunken hast, wirst du aggressiv. Ich? Wann war ich aggressiv? Habe ich dir etwas getan? Habe ich dir wehgetan? Ja, du hast mir wehgetan. Als du gesagt hast, Warum bist du hier? Warum willst du mit mir auf Urlaub fahren? Na ja, ich will's wissen. Ich bin alt, du bist jung. Da kann man sich doch ein bisschen wundern. Du hast mir auch wehgetan. Ich habe gesagt, ich finde dich nett, und du hast gesagt, du glaubst mir nicht. Ich habe nicht gemeint, ich glaub dir nicht. Ich habe gemeint, du kannst das nur sagen, wenn du getrunken hast. Okay, es war ein Missverständnis. I'm sorry. Do you believe me? I believe you. Da haben wir uns geküsst. Es war ziemlich lange rot an der Kreuzung. Teilnehmende Beobachtung. Verdeckte teilnehmende Beobachtung. Am Abend hat Sally mich angerufen. Ich soll sie von der Schlachthausgasse abholen. Sie kommt von dort nicht weg, weil Streik ist. Auf der großen Freitreppe zur U-Bahn-Station sind lauter Afrikaner gehockt, gelehnt, herumgegangen. Es gibt ein paar solche Treffpunkte in der Stadt. So viele polnische Mädchen haben afrikanische Freunde. Sally, Judy, Angelika, Carmen. Auch Tereska, die manchmal zu mir putzen kommt. Carmen hat sie mir vermittelt, hat einen Nigerianer. Sally und Conny sind bei ein paar Burschen gestanden. Als sie mich gesehen haben, hat Conny den einen geküsst. Sally hat ihm die Hand gegeben, dann sind sie zu mir ins Auto gestiegen. Ich habe Conny nach Hause gebracht, dann sind wir zu mir gefahren und ich habe eine Flasche Wein aufgemacht. Ich habe noch einen anderen Freund, sagt sie. Er ist in Spanien gerade, habe ich dir nicht gesagt? Aber er ist nicht wichtig für mich. Wenn er was macht, kann er gehen. Das hast du mir nicht gesagt. Ich habe gedacht, ich hab's dir gesagt. Ich habe mit ihm telefoniert, gestern, wie ich hier war. Das habe ich nicht bemerkt. Ich habe Englisch geredet. Ich höre nicht immer zu, wenn du telefonierst. Du telefonierst die ganze Zeit. Er mag mich. Als mein Baby in Wien war, hat er es herumgetragen. Er sagt, er will mich heiraten. Es macht ihm nichts, dass es nicht sein Baby ist. Du weißt, für mich ist das nicht leicht, dass ein Mann mein Baby akzeptiert. Baby von einem anderen, besonders ein schwarzer Mann. Hoffentlich liebst du mich nicht. Ich weiß es nicht, habe ich gesagt. Ich will sehen, was morgen passiert. Ich bin neugierig. Ich habe keine Pläne. Weißt du, du kannst Carmen buchen. Für mich ist kein Problem. Wenn ich diesen Jungen treffe, rufst du Carmen an. Aber vielleicht werde ich eifersüchtig sein, wenn du sie anrufst. What do you like, habe ich sie gefragt, als wir im Bett waren. Was hast du gern? Ich weiß nicht. Ich habe es die ganze Zeit. Vielleicht hast du es lieber, wenn ich dich in Ruhe lasse. Ich habe keine richtige Antwort aus ihr herausgekriegt. Sie ist mit mir im Bett gelegen und hat telefoniert. Tailoring Free Night, nach 10 ist das gratis. Da telefonieren sie alle wie wild miteinander. Sie hat mit ihrer Schwester telefoniert, mit Carmen, mit Angelika. Angelika hat sich gerade bei Judy volllaufen lassen, wegen ihrem Freund. Und Carmen hat Sally irgendwelche guten Ratschläge gegeben. Sally hält viel von Carmen. Carmen is different. She is wise girl, believe me, she really is. Irgendwann sind wir eingeschlafen. Am nächsten Tag hat mich Conny angerufen. Ich bin in einem Schanegarten in der Hütteldorfer Straße gesessen und habe auf Bella gewartet, eine große, dicke Slowakin. Du, musst du aufpassen mit die Sally. Warum? Bist du mit sie verliebt? Nein. Das ist gut. Weil sie will, du mit sie verliebt. Warum? Na, was glaubst du? Sie will heiraten. Kannst du sie schon heiraten, aber muss sie geben Geld. Ich sag dir, pass auf. Schau, sie weiß, du hast Geld. Du hast schöne Wohnung, hast ausgegeben viele Geld für Heirat von deiner Tochter. Ich verstehe, willst du haben eine Frau bei dir. Aber warum nicht 30 Jahre, 35? Sally hat 22, aber oft, sie ist wie 17. Ich weiß, bist du schon älter, aber schaust du gut aus, bissel Bauch, na ja, aber kannst du doch gute Frau finden. Und wenn du bist alleine, kannst du Mädchen rufen. Sie hat dir selber gesagt, sie hat Freund. Jetzt, sie hat Zeit, sie kann zu dir kommen. Aber wenn er kommt zurück von Spanien? Sie kann nur mit schwarzem Mann sein, mit Bimbo. Das bei U-Bahn-Station gestern war auch ihre Freund. Sagt sie zu mir schnell, küss ihn, dass Martin glaubt, ist deiner Freund. So ist. Schau, was willst du, das ist Polin. Weißt du, kannst du jetzt noch ein, zwei Tage spielen mit sie, dass sie nicht denkt, ich habe gesagt, dann machst du Schluss. Das ist keine Mädchen für dich. Ich habe mir noch ein Cola Zitrone bestellt. Es war Samstagmittag. Alles war tot. Kein Verkehr, keine Fußgänger. Ein Mann am Nebentisch hat mich angeredet. Sind Sie verheiratet? Wieso? Na, ich frag nur, weil ich reden will. Ich war zweimal verheiratet, das reicht. Ich habe auch seit 10 Jahren dieselbe Freundin. Aber jetzt kommt sie immer nur mit ihrer Mutter zu mir, da habe ich nichts davon. Weil meine Freundin ist psychisch krank. Früher, da ist sie 2-mal in der Woche zu mir gekommen, allein. Aber jetzt? Und was ist das Problem? Schizophrenie. Das ist so eine Krankheit, eine psychische Krankheit. Und die Mutter hält mir immer Vorträge, dass ich mit ihr keinen Sex haben soll, weil sie krank ist. Na geh. Gerade wenn man psychisch krank ist, braucht man ein bisschen eine Zärtlichkeit, ne? Ein bisschen eine Liebe. Genau. Ich bin ja auch psychisch krank, aber bei mir merkt man es nicht, weil ich alle 2 Wochen Spritzen krieg. Das sind so Depotspritzen, da ist man dann 2 Wochen stabil, da fühlt man sich wohl. Und wegen was? Na, auch Schizophrenie. Wir haben uns ja oben kennengelernt, im Patientencafé. Ja, das kenne ich. Da habe ich auch schon ein paar Mal einen Freund besucht. Dagegen ist keiner gefeit. Na, ich muss schauen, dass ich meinen Bus nicht verpasse, den 47a. Der fährt alle Viertelstunde. Ich fahre jetzt hinauf zum Café Almstube, da habe ich Schulden. Jetzt war ich auf der Bank, nicht beim Bankomat, und habe Geld abgehoben, 30 Euro. Viel Schulden habe ich ja nicht, 2,40 Euro, ne? Das zahle ich jetzt. Und, haben Sie einen Job auch? Na, leider nimmer. Vorher habe ich einen Job gehabt, aushelfen bei einem alten Mann, der im Rollstuhl sitzt. Da habe ich 20 Euro am Tag gekriegt, das war super. Aber jetzt ist er im Spital. Und der kommt dann nicht mehr raus, weil der soll in ein Heim kommen. Die Ärzte wollen, dass er in ein Heim kommt. Ja, wenn sie einer gar nicht mehr helfen kann. Na, der kann sie nicht mehr helfen. Also dann, einen schönen Tag noch. Ja, danke. Gleichfalls einen schönen Tag.